und Schnee. Freiheitsarmee, Chinas Hoffnung. Freiheitsarmee, Chinas Hoffnung. Wir sind ein Mann von Kraft, mit uns wird der Sieg sein. Wir Jungen sind stark, standhaft. Wir Jungen sind volles Kampfkraft. Volk, wir lieben Volk, wir schützen, wir befreien dich. Ja, geht schon, du Volk, halt Gerichtstag. Komm mit lang, du Volk, erheb dich auf. Stürme rasen, Bomben brüllen. Freiheit ist alles, wir sind Freiheit vorwärts. Auf Partisanen schließt die Reihen vor der Freiheit. Auf Partisanen schließt die Reihen vor der Freiheit. Vorwärts, vorwärts, sind wir zu Ziel, doch blühen die Bäume reich mit Freiheit.